Erstens, Gott, Deus proficiens, ein hilfreicher Gott, der Weltenschöpfer, Edificator, Procurator Mundi, Edificator Mundi. Gott möge es zum Besten wenden. Quod Deus bene vertat. Es war Gottes Wille, divinitus accidit, in fatis erat. Die Götter mögen es verhindern. Quod omen di immortalis avertant, di melior adunt. Durch die Gnade der Götter wurde etwas abgewendet. Benignitate deorum aversum est aliquid. Beneficio deorum aversum est aliquid. Wie vom Himmel gesandt. Velut caelo demissus. Adis oblatus. Divinitus oblatus. Den Göttern Dienst, Verehrung und Gebete widmen. Dies cultum honores preces adhibere. Einen neuen Kult einführen. Novas religiones instituere. Von der Staatsreligion abfallen. Sacra publica dicere. Einen Ort beschirmen. Presidere loco aliqui. Oftmalige persönliche Erscheinungen der Götter. Epiphanien. Ipsorum deorum saepe praesentiae. Die traditionellen Vorstellungen von den Göttern. Usitatae perceptaeque cognitionis deorum.